1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, pünktlich, ganz pünktlich melden wir uns heute zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Heute nach der Themensendung gestern, heute eine freie Themennacht. Ihr könnt gerne hier anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Tina und Tina ist 40 Jahre alt. Hallo Tina. Hallo Domian. Hallo Tina. Um was geht's bei dir? Es geht darum, dass mein Freund und ich, wir uns entschlossen haben, in der nächsten Zeit, also ja, im kommenden Jahr spätestens, ja, gemeinsam aus dem Leben zu treten. Wie bitte? Gemeinsam aus dem Leben zu treten? Mhm. Das scheint uns die sinnvollste Entscheidung zu sein, weil einerseits, man braucht uns auch nicht mehr und ja, das ist Moment, einfach eins nach dem anderen. Wie alt ist der Freund? Mein Freund ist 32. Was heißt, man braucht uns nicht mehr? Nein, die Welt kommt um uns klar und alle sind gut versorgt. Warum wollt ihr euch das Leben nehmen? Ja, wir sind halt schon seit vielen Jahren in therapeutischer Behandlung und immer wieder depressiv und kommen also eigentlich nicht mehr auf den grünen Zweig letztendlich. Und das Leben ist also im Grunde gesagt, für uns gibt es keinen Sinn mehr, warum wir hier noch sein sollten. Und ihr seid depressionserkrankt, kann man das so sagen? Ja. Ihr seid in therapeutisch-psychiatrischer Behandlung? Ja. Aber wir glauben eigentlich beide nicht mehr so daran, dass sich daran noch an dem Zustand irgendwas ändern wird. Ob jetzt mit Medikamenten oder mit Gesprächstherapie. Ja, ihr nehmt Medikamente ein. Ja. Ja. Wie lange seid ihr schon in therapeutischer Behandlung? Also mein Freund jetzt bereits schon seit über 15 Jahren und ich erst seit ich 32 war, da war ich mit meinem großen Sohn schwanger. Du hast einen Sohn? Zwei Söhne, ja. 8 und 2. Und du sagst zu mir, man braucht dich nicht mehr? Nein, die sind ja woanders. Wo sind also die denn? Der Große ist mein Papa und dessen Familie und der Kleine ist in einer sehr lieben Pflegefamilie. Hast du Kontakt zu den Söhnen? Mit dem Kleinen alle 3 Wochen. Bei dem Großen ist es jetzt etwas schwieriger geworden aufgrund der Entfernung. Also den sehe ich nur einmal im Vierteljahr meistens. Telefonierst du mit ihm? Ja, schon. Das hat sich jetzt in letzter Zeit auch etwas als schwieriger erwiesen, weil er immer das Telefon auf laut stellen muss. Und was? Weil er das Telefon auf... Er muss das Telefon auf laut stellen? Ja, genau. Verstehe ich nicht. Naja, ich könnte ja irgendwas Schlechtes über seine Angehörigen sagen. Ach so, die anderen zwingen ihn dazu. Oder ihn beeinflussen, ich verstehe. Meinem Psychomüll voll sprechen oder so, ja, dass er ganz wie in seinem kleinen Köpfchen wird. Und das will ich ja auch nicht. Man traut mir da nicht. Hat dein Freund auch Kinder? Mein Freund hat keine Kinder, nein. Ja. Seid ihr beide berufstätig? Nein, leider nicht. Also das wäre dann, glaube ich, noch ein bisschen besser. Aber das heißt, ich bin ja jetzt schon lange draußen, eigentlich aufgrund der Erkrankung? Mit kurzen Unterbrechungen, genau, aufgrund der Erkrankung und der Therapie. Also ich weiß zwar, dass ich schon ja mit meinen starken Stimmungsschwankungen so mit 16, 17 angefangen habe, wenn ich noch früher, vorher hatte ich noch Magersucht gehabt, also das war schon ziemlich heftig, aber ich bin nie in Therapie gegangen, erst mit 32 und seitdem ist es halt auch beruflich total bergab gegangen. Was hast du gemacht früher? Ich habe studiert, habe aber dann nicht mehr meine Abschlussarbeit geschrieben, was ich eigentlich immer noch so ein bisschen bedauere, aber... Was hast du studiert? Geografie. Ja. Also ich habe also wirklich Nomadenblut in mir. Ich kann, wenn ich an einem Ort bin, dann fühle ich mich schon gar nicht mehr lebendig. Das geht überhaupt nicht. Und das ist jetzt halt auch ein starkes Hemmnis, glaube ich. Also soweit ich noch am Laufen bin oder am Bewegen, dann merke ich, dass ich lebe. Warst du in einer, warst du auch schon in einer geschlossenen Psychiatrie? Ja, schon oft. Ja. Ist denn dein Freund noch berufstätig? Nein, der ist also sogar als erwerbsunfähig eingestuft worden für die nächste. Ich wollte eigentlich fragen, was er früher gemacht hat. Er hat sich um die Software bei Banken gekümmert. Mhm. Mhm. Sicherheitssoftware und so weiter. Mhm. Und war dein Freund auch schon mal in einer geschlossenen Anstalt? Ja. Ja. Wohnt ihr zusammen? So kann man das nicht sagen. Also ich wohne immer noch, nachdem ich mit meinem Kleinen schwanger war, bin ich in das Haus meiner Mutter wiedergezogen, weil ich zu dem Zeitpunkt wohnsitzlos war und nur in ein Frauenhaus hätte ziehen können. Das war aber nichts. Hm. Und solange ich die Möglichkeit noch hatte, habe ich mich entschlossen, zu meiner Mutter ins Haus zu ziehen. Ist das im Moment auch so? Wohnst du noch bei deiner Mutter? Ja, also sagen wir mal so auf dem Papier schon, aber ich bin 5 von 7 Tagen bin ich eigentlich bei meinem Freund in der Wohnung. Bist du jetzt auch bei deinem Freund? Nein, zurzeit nicht. Ah ja. Weiß deine... Ich hätte dich wahrscheinlich auch nicht angerufen, weil ich glaube, das wäre ihm nicht so recht. Ja. Warum hast du mich angerufen? Weil ich mir selbst noch ziemlich unschlüssig bin, also über das Thema. Also ich habe mich jetzt noch nicht so zu 100% entschlossen wie mein Freund. Für den scheint das schon alles klar zu sein. Ging das von ihm aus? Hat er gesagt, lass uns das zusammen nächstes Jahr machen? Ja, und das mit dem zusammen, das hat er gesagt, ja. Wie, was sagt er denn oder was habt ihr euch überlegt? Wie wollt ihr euch zusammen das Leben nehmen? Da, also das werde ich jetzt live nicht sagen, weil ich möchte hier keinem irgendeinen Tipp geben. Aber ihr habt klare Vorstellungen? Ja. Konkret und sehr sicher. Aber noch kein konkretes Datum? Nein. Irgendwann Anfang des Jahres? Ja, also länger als ein Jahr wird es wohl nicht mehr dauern. Es sei denn, in der Zeit passiert halt noch was. Also jetzt gerade heute hat er wieder mir am Telefon berichtet, er war bei seiner Therapeutin gewesen und die hat ihm noch Reha-Klinik empfohlen, aber ich weiß nicht, wie das dann läuft. Man wartet und irgendwann sagt man, es bringt ja eh nichts mehr. Ja, du bist ja im Moment auch in einer Behandlung. Ja, also ich gehe so alle 3 Wochen zu einem Gespräch. Ja. Zu meiner Ärztin. Weiß die Ärztin von deinem Plan? Nein. Weiß die Ärztin oder der Therapeut von deinem Freund von dem Plan? Nein, auch nicht. Also da reden wir eher nur über, ja, sollte man ja nicht machen, ich weiß, aber eher über die kleineren Schwierigkeiten im Leben. Tina, ich finde, ja. Ich sag dir jetzt erstmal einen Eindruck, so den ich von dir habe. Ich finde, du wirkst nicht wie eine am Boden zerstörte, depressive Frau. Ich finde, dass du einen sympathischen und auch einen vitalen Eindruck machst. Ich glaube dir natürlich, wenn du sagst, dass du schon so viele Jahre darunter leidest, unter der seelischen Erkrankung, und ich weiß auch und erahne auch, was für eine Schwierigkeit das bedeutet. Aber ich finde es Wahnsinn, was ihr da vorhabt. Ich finde es wirklich Wahnsinn. Das ist schwer zu sagen. Es gibt halt immer auch gute Momente, gerade wenn einem halt auch mal jemand zuhört. Und weißt du, lass mich kurz sagen, solange es gute Momente gibt im Leben, darf man das Leben nicht wegschmeißen. Erst wenn man radikal entschieden hat, es gibt für mich niemals mehr einen guten Moment. Das hat man ja bei Menschen beispielsweise, die schwerst erkrankt sind und die nie wieder gesund werden. Schwere Krebserkrankungen oder so etwas. Ja. Aber solange es gute Momente gibt, muss man daran festhalten und muss versuchen, dass es noch immer wieder neue gute Momente gibt. Du hast Kinder. Die Kinder leben nicht bei dir. Du entziehst den Kindern die Mutter. Irgendwann werden die Kinder alt sein, älter sein und fragen, warum hat sie es gemacht? Warum hat sie sich nicht angestrengt? Dass wir vielleicht jetzt, wo wir älter sind, mit ihr Kontakt haben können. Also es ist eher eine feige Handlung. Ich finde ja. Ich verurteile nicht wirklich, verstehe mich nicht falsch. Es gibt Ausnahmesituationen, wo ich einen Menschen, der sich das Leben nimmt, absolut respektiere. In deinem Fall habe ich wirklich das Gefühl, du hast es mir eigentlich jetzt aus dem Mund genommen, dass es irgendwie ein Weglaufen ist, dass ihr nicht genug getan habt, dass ihr euch vielleicht auch zusammen hineingesteigert habt oder dass du dich hast mitreißen lassen von deinem Freund, ich weiß es nicht. es ist bei weitem noch nicht alles ausgeschöpft an Möglichkeiten, die ihr habt oder die man euch zur Verfügung stellen könnte. Schmeiß dein schönes, dein wertvolles Leben nicht weg. Kämpfe für ein gutes Leben. Ja, vielleicht darf man sich einfach nicht so abhängig machen von der Meinung irgendwelcher Leute, die einem vermeintlich nahestehen. Was sagen die denn? Sagen die, ihr sollt euch umbringen? Nein, das nicht, aber... Aber die sprechen schlecht. Ich glaube, alle würden aufatmen, wenn wir nicht mehr da sind. Tina, wenn du so einen Eindruck hast von denen, von Menschen, die dich umgeben, dann trennt euch von diesen Menschen. Weg damit. Aber dann darf nicht die Reaktion sein, dass ihr euch wegschmeißt und euer Leben zerstört. Ich meine zu spüren, es ist jetzt wirklich Wahnsinn, ich höre ja nur deine Stimme. Ich würde dich wirklich gerne sehen, wie du aussiehst und wie du wirkst. Ich höre nur deine Stimme. Ich höre in der lieber nicht momentan. Ach was. Ich höre in der Stimme, dass du ein Mensch bist, der sich auch an vielen Dingen, sei es was Großes oder auch an Kleinigkeiten im Leben erfreuen kann. Ist das so? Ja, also mir fällt das schon leichter zeitweise als mein Freund zum Beispiel. Ja. Das ist wahr. Das kann ich auch. Das weiß ich auch. Aber Kim, wärst du denn ohne deinen... Das kommt viel zu selten vor. Ja, ich will das auch nicht kleinreden. Ich respektiere auch sehr deinen oder euren Leidensdruck. Aber man darf sich nicht so aus dem Staub machen. Ich komme mir manchmal vor, als wäre ich schon jetzt im Leben zu einem Geist geworden und ich warte nur darauf, dass ich ab und zu mal meine Kinder sehe. Ansonsten ist das ja, also da gibt es keinen Sinn. Du hast sehr dann darf man noch nicht mal Menschen etwas Gutes tun, weil man ja psychisch krank ist. Da wird man auf die schon mal nicht losgelassen. Mhm. Nächste Möglichkeit wäre eventuell noch in einem Tierheim ehrenamtlich zu arbeiten. Das wäre dann wenigstens noch mal was. Das wäre auch was. Und das wäre eine ausgesprochen sinnvolle Arbeit. Und ich glaube, dass gerade der Umgang mit Tieren auch psychisch labilen Menschen sehr gut tut. Schau mal, wir beide unterhalten uns nur ein paar Minuten und jetzt fällt schon so eine Idee. Was meinst du, wie viele Ideen wir hätten, wenn wir ein paar Stunden zusammensitzen würden? Oder ja, wenn, das stimmt schon. Ja, oder wenn du mit jemand anderem, den du respektierst, ein Therapeut oder ein Psychiater, mit dem du zusammensitzt, mit dem man was überlegen kann. Ich habe einfach nur Angst vor diesen negativen Momenten, dass wir dann irgendwann sagen, so, wenn zwei von diesen Momenten, also bei uns beiden, gleichzeitig zusammenfallen, dass wir dann sagen, wir machen das jetzt wirklich. Mhm. Ja, aber das muss man einfach mal aushalten, dass man sagt, es wird auch wieder besser ja, sein, aber ja. Es ist manchmal nicht so einfach. Ja, aber siehst du, so denkst du doch. Das heißt, letztendlich willst du das doch gar nicht. Du willst es nicht. Ich will das eigentlich nicht. Das denke ich schon. Deswegen habe ich überhaupt angerufen, sonst hätte ich, glaube ich, nicht angerufen. Genau. Ich glaube auch, dass ich habe auch den Eindruck, dass wenn dein Freund dich nicht auf diese Idee gebracht hätte, du selbst das gar nicht so überlegt hättest. Stimmt's? Also über den Tod nachgedacht habe ich schon öfter. Ja, gut, klar. Ich hatte auch schon mal Suizidversuche, aber das war nicht so was Richtiges. Ja. Also wenn ich es wirklich gewollt hätte, hätte ich es wohl auch geschafft. Tina, ich finde, ihr und du, und wenn das mit deinem Freund nicht zusammengeht, dann musst du vielleicht sogar diese Beziehung in Frage stellen. Wenn diese Beziehung dich in den Tod zieht, dann ist die Beziehung falsch. Ihr, du, musst alles Mögliche jetzt in die Gänge setzen und bewegen, dass du wirklich eine fundierte Hilfe bekommst, dass du das Leben wieder besser und erträglicher sehen kannst und auch mehr Sinn in deinem Leben finden kannst. Beispielsweise auch durch seine Tätigkeit im Tierheim. Alle Kraft, die du hast, musst du da rein investieren im Moment. Mit dem Ziel, und du wirst es schaffen, mit dem Ziel... Ja, dass man überhaupt ein Ziel hat. Ja, mit dem Ziel da rauszukommen und dass du was Sinnvolles machst. Aber ich lasse meinen Freund auf keinen Fall zurück nein, und lasse ihn sich selbst umbringen. Nein, natürlich nicht. Vielleicht macht er das ja auch gar nicht nein. alleine, das weiß ihr ich. Ihr sollt es zusammen versuchen. Mhm. Und ich bin so sicher, ich sag's wirklich nicht, um dir jetzt irgendwie Honig um die Nase zu pinseln, dass du das schaffst. Ich rede jetzt nur mit dir. Du bist kein Mensch, ich habe ja hier auch schon mit vielen Menschen gesprochen, die wirklich ganz, ganz, ganz am Boden sind und wo ich auch dann dachte während des Gesprächs, uiui, das wird nichts mehr. Das habe ich überhaupt nicht bei dir während des ganzen Gesprächs empfunden. Ich empfinde nur, dass du in großen Schwierigkeiten steckst, das klar, aber nicht, dass du grundsätzlich lebensmüde bist. Nein. Das es ist komisch. Also ich war schon in viel größeren Schwierigkeiten. Also ich habe in Nachbars gearbeitet, ich war wohnsitzlos gewesen, bin manchmal so, also draußen rumgelaufen und so und habe geklaut oder so. Und da komischerweise habe ich gar nicht an sowas gedacht. Da wollte ich leben. Mhm. Du brauchst nur ein gutes Lebenskonzept. Das brauchst du. Das ist es. Das Leben ist so wertvoll. Wir haben ja nur, wir haben das hier, nur das eine Leben. Mehr haben wir ja nicht. So, liebe Tina, ich habe eine tolle Psychologin hier hinten sitzen. Die hat mitgehört. Ja. Die wird, das, sie heißt Heide mit Vornamen. Die Heide wird. Die Heide wird dich jetzt. Unser Vögelchen. So, siehst du, ist das schon mal eine gute Voraussetzung. Die Heide wird dich jetzt anrufen. Und dann werdet ihr gemeinsam, sie wird mit ihrem ganzen fachkundigen Sachverstand dir erklären und sagen, was du am besten machen solltest oder ihr am besten machen solltet. Ja. Und ich würde so gerne mit dir dann vielleicht in ein paar Monaten, vielleicht im Januar nach Weihnachten nochmal miteinander telefonieren. Können wir uns denn da verabreden für Ende Januar, vielleicht Mitte, Ende Januar? Ja, das wird sicher gehen. Also wenn alles soweit klappt, könnte es sogar sein, dass ich dann in Therapie bin. Gut. Wir machen das jetzt so, wir verabreden das im Hintergrund, da, wann wir dich nochmal anrufen und dann rufen wir dich nochmal an und dann unterhalten wir beide uns zusammen nochmal. Ja, das wäre toll. Ich hoffe, dass ich meinen Freund da auch noch davon überzeugt. Das wäre super, wenn er dabei wäre, wäre es natürlich ganz, ganz grandios. Ja. So verbleiben wir beide. Normalerweise würde ich jetzt die Hand geben, wenn wir uns gegenüber sitzen würden und Hand drauf, Handschlag bis Ende Januar. Ja, also ich fühle mich schon ein Stück besser. Super, das freut mich sehr. Das ist nur nicht richtig. Ich war auf einer eingleisigen Strecke die ganze Zeit. Ja. Jetzt legst du bitte auf und wirst von Heide zurückgerufen. Ja, in Ordnung. Alles Liebe, viel Kraft und alles Gute wünsche ich dir. Ja, tschüss. Tschüss, tschüss. Danke. Gerne, tschüss, Tina. 0800 220 50 50. Hier ist Anna Ramona. Guten Morgen. Hallo. Anna Ramona. Ja. Ein Doppelname. Genau. 25. Was ist dein Thema, genau, Anna Ramona? Also bei mir geht's noch um das Thema von gestern. Es war ja offene Rechnung. Ja. Und ich habe mit jemandem eine offene Rechnung. Ist allerdings ein bisschen anders, als man denkt. Und zwar, ich bin Krankenschwester. Mhm. Ich habe ihn damals im Krankenhaus kennengelernt. Ich war schon examiniert und er war Schüler. Mhm. Wir haben uns sehr gut verstanden. Ein Krankenpfleger, ne? War er. Krankenpflegerschüler. Genau. Mhm, ja. Genau. Und wir haben uns wirklich gut verstanden und konnten auch tolle Gespräche führen. Er war 2 Jahre jünger als ich und haben uns dann auch privat getroffen und eigentlich war das alles wirklich schön und haben dann auch festgestellt, dass wir schon beide mehr empfinden füreinander. Mhm. Aber er hat dann gesagt, er kann das nicht. Er fühlt mehr, aber er kann es nicht. Ich habe gefragt, warum. Er hat sich nie geäußert. Ich habe dann aber eigentlich gewusst, worum es geht. Ich war damals ziemlich dick. Also ich habe 95 Kilo gewogen, mhm, bei einer Größe von 1,62. Mhm. Mhm. Ich war eigentlich schon immer wirklich dick und bin auch nie akzeptiert worden, oft beleidigt worden. Mhm. Habe auch mit 13 angefangen, mich selbst zu verletzen. Also es hat sich schon immer so durchgezogen, mhm, durch mein Leben. Ja. Und bei ihm hatte ich aber so das erste Mal das Gefühl, okay, da ist jemand, der ist für dich da. Der nimmt dich, wie du bist. Genau, der nimmt mich, wie ich bin. Mhm. Und das war ein schönes Gefühl. Und als es dann aber so war, dass er gesagt hat, es geht nicht, war das schon ganz schön verletzend und enttäuschend. Es kommt auch dazu, dass er der Sohn vom Professor von der Klinik war, wo wir gearbeitet haben. Ja. Und ich glaube, das war dann auch vieles so, dass er so ein Vorzeigepüppchen. Ja. Ja, verstehe. Wie weit war es denn schon? Wart ihr richtig kurz mal zusammen? Nee. Also wir haben uns viel getroffen, wir haben viel geredet, aber es ist nie irgendwie was weiter passiert. Also auch nicht mal ein bisschen geknutscht? Nee. Nicht mal das. Einfach nur gut verstanden. Und du gut verstanden. Und du hattest dich schon in ihn verliebt, weil er eben sehr nett war und du das Gefühl hattest, er akzeptiert dich so. Genau, eigentlich so zum ersten Mal. Ich hatte auch vorher nie eine Beziehung. Mhm. Und so. Ja. Und mit dem hast du eine offene Rechnung. Genau, also ich habe dann ja, wie gesagt, 35 Kilo abgenommen. Ja. Habe das schon natürlich irgendwie für ihn gemacht, auch wenn ich das nie so thematisiert habe. Ich glaube, damit ist er auch nicht so klar gekommen. Lass mich noch fragen, das habe ich noch nicht ganz kapiert. Also du warst ja denn in ihn verliebt und dann versucht man ja auch noch einen Schritt weiter zu gehen. Hat er dann irgendwann gesagt, nein, ich will es nicht näher? Ich weiß nicht, also hat das ausgesprochen richtig? Nee, also wir haben schon gesagt, okay, wir haben mehr Gefühle füreinander, aber weiter ging es nie. Wir haben auch dann nicht mehr weiter drüber geredet und war nie jemand, der jetzt da irgendwie einen Schritt auf jemanden zugemacht ja. hat. Ja, und es hat sich dann so ein bisschen auseinandergelebt wieder, kann man ja. so sagen. Ja, ja. Aber genau, dennoch hast du, obwohl es sich auseinandergelebt hat, hast du abgespeckt. Ja, ja. Letztendlich für ihn. Ja, irgendwie schon. Um dich noch attraktiver und interessanter für ihn zu machen. Ja, ich habe halt gedacht, naja, wenn ich dünn bin, dann dann könnte es klappen. Mhm. Ja. Aber er wollte dich auch nicht dünn. Nee, er wollte mich auch nicht dünn. Jetzt im Nachhinein war das natürlich alles auch ziemlich blödsinnig, obwohl ich ihm einerseits auch dankbar bin, weil ich ein ganz neues Leben jetzt habe. Ja, aber ich verstehe noch nicht so genau die offene Rechnung. Ja, er hat mich sehr verletzt. Also das, er hat eigentlich mir vieles gesagt, dass ich toll wäre und dass das schön wäre, aber er hat nie sich getraut, zu mir zu stehen. Mhm. Aber er hat dir ja auch nichts, was Beziehung anbelangt, versprochen, so wie ich es verstanden habe. Nee, aber auch Freundschaft, also er wollte sich mit mir ja auch nie irgendwo zeigen. Mhm. Ah, verstehe. Und, das heißt, ja. ihr habt euch dann alleine getroffen irgendwie? Genau, so? Genau, das hat nie jemand gewusst oder gesehen, auch immer nur... wieder bei ihm zu Hause, wenn da niemand war. Und du unterstellst, dass er, wenn ihr euch dann draußen auf der Straße oder im Restaurant irgendwo getroffen hättet, im Café, dass er sich geschämt hätte, deinetwegen? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, er hat das ja immer abgelehnt, dass wir uns da irgendwo in der Öffentlichkeit... Deswegen ist es so ein bisschen eine geteilte offene Rechnung. Einerseits ist es eine offene Rechnung, die auch ein bisschen Dankbarkeit hat. Mhm. Weil du durch ihr neues Leben angefangen hast, wie du gerade genau. gesagt hast, und abgespeckt hast, enorm. Genau. Und wie? Andererseits ist es aber auch, weil ich einfach wirklich verletzt bin und weil ich es schade finde, dass die Menschen so sehr nach dem Äußeren urteilen. Ja, so sind die Menschen leider Gottes. So ja, sind sie. So sind sie wirklich, wie lang? Ja. Du bist jetzt 25, wie lange liegt das zurück? 3 Jahre. 3 Jahre. Hast du ihn denn oder siehst du ihn jetzt irgendwie bei der Arbeit auch noch immer ab und zu? Nee, ich habe dann auch gekündigt. Ach, du bist weggegangen von da. Genau, mhm. genau. Ich bin dann weggegangen. Ich sehe ihn nicht mehr. Wir hatten noch mal schriftlich Kontakt. Mhm. Da war er aber auch ziemlich, ja, nicht wirklich dran interessiert. Und das Letzte, was ich jetzt, hat er mir geschrieben, hat gefragt, wie es mir geht und dass er gerade in Australien mit seiner Freundin ist. Ach so, na gut, da ist die Sache ja. völlig klar. Die ist völlig klar und für mich ist es auch klar, aber irgendwie... So richtig abschließen konnte ich irgendwie noch Hat nicht. Er dich denn mal gesehen, jetzt rank und schlank, wie du bist? Ja, ja. Ja. Und hast du da irgendwas bemerkt bei ihm, dass er plötzlich anders dich angeschaut hat und dich vielleicht auch anders als Frau wahrgenommen hat? Also, was ich auf jeden Fall bemerkt habe, ist, dass er nicht so wirklich damit klarkam, glaube ich, dass er denkt, ich habe das für ihn gemacht. Mhm. Also, stimmt ja auch, aber... Ich habe es natürlich nie so gesagt, dass ich das für ihn mache, aber es konnte sich jeder denken. Meinst du, er hat es sich auch gedacht? Ja, ich denke schon. Man weiß es nicht. Er wusste ja, dass ich Probleme mit meinem Gewicht und mit meinem Äußeren habe. Das hattest du ihm auch so gesagt da in... Ja, in das war, ja, ich konnte mit ihm super reden. Also wirklich offen über alles, auch über mein Selbstverletzen, über alles. Ja, vielleicht ist es aber auch so ein Standesdünkel, den du gerade auch angesprochen hast, wenn er der Sohn von dem Professor war, von der Klinik. Und ja, dass vielleicht sowas auch mitschwingt. Man weiß es ja nicht. Alles. Man weiß es nicht, aber da wurde schon viel Wert drauf gelegt. Mhm. Also dass da. Natürlich ist es eine Verletzung, wenn sich jemand, mit dem man sich gut versteht, wenn dieser sich für einen schämt. Das ist ungeheuer verletzend. Da gibt's gar nichts zu diskutieren. Und wirft ein schlechtes Licht auf die andere Person, die sich schämt. Ja. Aber andererseits denke ich mal so, Anna Ramona, die Sache ist 3 Jahre vorbei. Das ist eine üble Erfahrung und selbst, und du hast es ja gerade selbst gesagt, das ist ja auch ambivalent. Letztendlich hat es dich ja in eine neue Lebensphase gebracht. Ja, sei doch froh, dass es jetzt so ist, wie es ist. Das ist eine Verletzung, eine Demütigung, die du ertragen hast. Aber ich glaube, wir alle haben so Demütigungen mehr oder weniger erfahren. Und das muss man dann irgendwann auch mal abbuchen. Und man darf sich da gar nicht so lange mit aufhalten. Das stört einen ja nur und schadet einem selbst nur. Das stimmt. Nee, ich muss damit auch abschließen. Und aber es hat einfach nochmal gut getan, nochmal mit dir drüber zu reden. Ja, und wahrscheinlich kam diese Geschichte dir nochmal in Erinnerung, auch durch unser Thema, ne? Offene Rechnung. Richtig, ja, richtig, genau. Ja. Anna Ramona, du Frau mit dem schönen Namen. Schön, dass du angerufen hast Und ja, ich wünsche alles Gute und hoffe und wünsche dir auch, dass du dein Gewicht so halten kannst. Aber das ist ganz gut. Danke. Da hast du keine Probleme. Nee, es geht. Also es ist schon schwierig. Ja. Aber eine tolle Leistung hast du da hingelegt. Finde ich gut. Alles Gute wünsche ich. Dir auch. Dankeschön. Tschüss. 0800 220 50 50. Manuela 43, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Morgen, Manuela. Weswegen rufst du mich an? Es geht, wie gesagt, darum, dass man sich doch ein bisschen schuldig fühlt, sag ich mal, wenn der Partner, den man tot in seiner Wohnung aufgefunden hat, dass das doch irgendwo belastet, obwohl auch andere sagen, also geht wieder um Gottes Willen. Moment. Der Partner hat jemand anderen... Nein. Ich habe meinen Partner, wie gesagt, am 3.10. tot in seiner Wohnung vorgefunden. Ich muss dazu sagen, wie gesagt, wir hatten eine räumliche Trennung gehabt seit 6 Wochen. Und ich bin aber trotzdem täglich zu ihm hin, musste also wie auch dazu sagen, dass er seit 20 Jahren in psychologischer Behandlung war. Er hat generalisierte Angststörungen, verbunden mit Depressionen, wie gesagt. Und und wie lange wart ihr zusammen gewesen? Fast 6 Jahre. 6 Jahre. Wir haben uns vor 6 Jahren bei einer Maßnahme über das Arbeitsamt, wie gesagt, also diesen sogenannten 1-Euro-Job kennengelernt. Sind dann zusammengekommen und auch zusammengeblieben. Ich arbeite weiterhin in diesem Altenheim, habe da jetzt auch seit diesem Jahr eine Feststellung, wie gesagt, bekommen. Wie kam es denn zu der Trennung oder zu der Distanzierung von ein paar Wochen? Also da muss ich dazu sagen, wie gesagt, es ist nicht leicht, mit jemandem zusammenzuleben, der depressiv ist und der auch diese Angstzustände hat. Nach außen hin, wie gesagt, immer eine Person ist, die tough ist, die stark ist. Aber das kanntest du ja nun schon seit vielen Jahren. Was war jetzt was Besonderes vorgefallen? Also es wurde immer schwerer. Ich muss dazu sagen, er hat in den letzten Jahren einen Freund nach dem anderen durch Tod verloren. Wie gesagt, erst vor 4 Jahren ist seine beste Freundin verstorben. Die ist einfach tot über ein Lenkrad zusammengebrochen. 2 Jahre danach hat sich der Ehemann praktisch ist verunglückt an seinem Geburtstag. Also zwischendurch. Also ja, kleine Bitte mal, halt doch mal den Hörer still. Das klickert immer zu so. Ja. Das heißt, er hat viele Schicksalsschläge erleiden müssen und das hat seine Erkrankung noch gesteigert. Und da hast du irgendwann gesagt, ich kann nicht mehr, ich muss mal ein bisschen Distanz haben. Diese Traurigkeit. Die Traurigkeit. Also man kann ja, sag ich mal, alles irgendwo jemanden nehmen oder versuchen zu nehmen, aber diese Traurigkeit kann man einem Menschen nicht nehmen. So, jetzt hast du ihn am 3.10. tot in seiner Wohnung aufgefunden. Genau. Was ist passiert? Also laut Arzt Herzkrach, wie gesagt. Also keine Selbsttötung? Nein. Also auch nicht durch Tabletten oder irgend sowas, weil alle, er hat ja Citalopram praktisch genommen, vom Psychologen verschrieben bekommen, aber die hat er nie genommen. Er hat nie die Medikamente, die er von seinem Psychologen verschrieben bekommen hat, nicht genommen. Das ist ja aus Wahnsinn. Angst, das heißt, aus Angst vor diesen Medikamenten. Das heißt, er ist in klarer Behandlung gewesen wegen dieser Angsterkrankung und er hat aber die Medikamente nie genommen in all den Jahren, nicht? Nein, er hat die nie genommen aus Angst vor diesen Erkrankungen. Also praktisch aus Angst vor den Medikamenten. Weil wenn man Beipackzettel, sag ich mal, durchlesen tut und sehen tut, was da alles drin steht, logisch. Das Einzige, was er eben, wie gesagt, gemacht hat und worum ich ihn dann auch gebeten habe, wenn man mit jemandem zusammenwohnt, wie gesagt, man kann das nicht alles irgendwo fangen, weil man ja selber auch berufstätig ist und dieses ganze Alltägliche umherum. Jetzt beschreib mir mal die Situation, wie das war, als du ihn gefunden hast. Also ich muss davor sagen, also den Freitag vor waren wir noch essen gewesen. Wie gesagt, das war ein Gott sei Dank für mich jetzt im Nachhinein ein recht sehr schöner Tag, den wir miteinander verbracht haben. Er wollte dann am Wochenende seine Winterreifen aufziehen, ist dann auch zu diesem Freund gefahren. Wir jetzt im Nachhinein erfahren haben, die wollten dann eben, wie gesagt, grillen gemeinsam. Aber da musste er wohl schon nach Hause fahren, weil er eben seine Tabletten nicht mit hatte. Er hatte Magenschmerzen und dieses Omeg hat er eben nicht mit dabei gehabt und ist dann eben, wie gesagt, nach Hause gefahren. Und wir haben uns jeden Tag praktisch per SMS oder per Anruf abends verabschiedet, auch an diesem Abend, bevor er dahin gefahren ist, hat er dann eben nochmal gute Nacht gesagt. So, muss dazu sagen, er war nie jemand gewesen, der wirklich gerne telefoniert hat oder SMS geschrieben hat. Okay, dann mach es mal nicht so ausführlich. Beschreib mir mal die Situation, genau, als du dann in die Wohnung kamst. Wie hast du das alles erlebt und empfunden? Und was hast du gesehen? Das ist ein kleiner Klon und er versteckt sich manchmal auch irgendwo in einem Zimmer und man erwartet dann einfach so dieses Buh, jetzt kommt er um eine Ecke. Ich habe dann eben, wie gesagt, die Tür aufgeschlossen. Es war Licht, wie gesagt. Habe gedacht, na gut, er liegt vielleicht noch in seinem Bett. Guck dann da so zum Schlafzimmer, da war die Nachttischlampe an, aber er lag. Ich dachte, naja, dann wird er jetzt wohl gleich irgendwo um eine Ecke kommen und so dieses Buh. Und er lag dann aber in der Küche, wie gesagt, mit dem Gesicht nach unten auf dem Arm gespitzt. Mhm. Und man hat es am Hals schon gesehen, dass es eben schon so bläulich gewesen ist. Und da ich in der Eigenpflege arbeite, man kennt so diese Zeichen, man weiß. Achso, du hast ihn angefasst und hast gemerkt, genau, dass er schon verstorben war. Er war kalt, wie gesagt. Und für mich das Schreckliche ist eben, wie gesagt, da ich in einem Ort wohne, wo am Sonntag früh zur Frühschicht kein Bus fährt, habe ich eigentlich immer meine Dienste getauscht. Was hast du? Und die Dienste getauscht und habe dann in seiner Wohnung geschlafen. Und an diesem Wochenende hätte ich normalerweise Frühschicht gehabt. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Entschuldige, das habe ich jetzt wirklich nicht verstanden. Also ich komme, wie gesagt, früh morgens hier aus diesem Ort, wo ich wohne, nicht mit dem Bus weg, sodass ich am Feiertagen und Sonntagen zum Frühdienst komme. Und hätte praktisch an diesem Wochenende Frühdienst gehabt und habe diesen Dienst aber getauscht. Wie gesagt, ein Spätdienst. Das ist für mich so dieses... Das heißt, eigentlich wärst du in dieser Nacht bei ihm gewesen? Ja. Aber ihr wart doch, aber eigentlich wart ihr doch getrennt. Ja, aber wie gesagt, wir waren freundschaftlich verbunden. Doch so miteinander verbunden, sag ich mal, dass ich denn bei ihm geschlafen hätte. Jetzt machst du dir Vorwürfe, dass du nicht da warst. Genau, obwohl der Arzt eben gesagt, auch Kollegen gesagt haben, also es hätte auch keiner helfen können, nicht mal, aber so dieses... Vielleicht, ja. Es hätte ja auch sein können, dass er im Schlaf, dass du geschlafen hättest und du hättest es auch gar nicht mitbekommen. Du hast aufgewacht und hättest ihn in der Küche gefunden. Genau. Ich glaube, dass wenn man so lange mit jemandem, wie alt ist er geworden? 45. Wenn man so lange mit jemandem, 6 Jahre sagst du, zusammen war, der so eine Erkrankung hat. Ja. Ist das für den Partner, also für dich, auch natürlich extrem nervenbelastend. Extrem nervenbelastend. Und dass man ist ja sowieso geschockt, wenn so etwas passiert. Und dass deine Nerven jetzt besonders blank liegen und man sich Vorwürfe macht, ist mir völlig klar. Aber ich glaube, du brauchst dir in keinster Weise Vorwürfe zu machen. Dass du zufälligerweise in dieser Nacht nicht da warst, ist ein Zufall. Es ist wirklich ein Zufall. Und wahrscheinlich hättest du gar nichts tun können. Nee, aber es ist dann auch so dieses, wie gesagt, er wusste, sag ich mal, dass ich mich via Internet in jemand anders verliebt habe. Und dann auch so dieses, seine Familie wusste das wohl auch. Also er war ja in der letzten Zeit, weil vor einem Jahr ist sein Vater verstorben und es ist jetzt am 11. Oktober war das. Es ist jetzt auch gerade so die Zeit gewesen. Dennoch, Manuela, auch wenn er weiß, dass du dich verliebt hast in einen anderen, er hat sicher nicht das Leben genommen. Wahrscheinlich, er war ja nun ein schwerkranker Mann. Und ein Herzinfarkt, war ja auch herzkrank. Nee, eigentlich nicht. Na gut, aber das kann ja nur auch jeden Menschen treffen. Es war Herzschlag, wie gesagt. Es wäre sicherlich noch viel schwieriger für dich zu ertragen, wenn er sich das Leben genommen hätte. Ja, oder wenn er in meinen Armen, sag ich mal, jetzt gestorben wäre. Oder sowas. Man denkt, also im Nachhinein spielt man das ja irgendwo so auch nah. Ja, was klar. Wäre, wenn ich da gewesen wäre oder dieses Bild los wäre. Es ist ein Schicksal, eine schicksalshafte Fügung, dass er nun gerade in der Nacht gestorben ist, als dass du nicht da geschlafen hast. Mhm. Im Übrigen finde ich es auch, dein Freund ist tot und es tut mir sehr, sehr leid für dich und das ist natürlich furchtbar traurig. Aber eine Kritik sei ja auch noch gestattet. Mhm. Ich finde das ganz schlimm, dass er, wenn er so lange eine solche Erkrankung hatte, dass er nicht die verschriebenen Tabletten genommen hat, die ihm vielleicht hätten helfen können. Das hätte jetzt an seinem Tod auch wahrscheinlich nichts geändert, weil das eine andere Ursache hat. Aber das ist ja schon auch, auch Wahnsinn letztendlich. Hat dich das denn nicht manchmal auch ein bisschen wütend gemacht? Ja, eben, sag ich mal. Es hat mich in dem Sinne wütend gemacht, aber für ihn war es auch irgendwo schwierig, wie ich schon auch deinen Kollegen geschrieben habe. Also die Familie hat von dieser Erkrankung erst erfahren, als ich eingeladen war. Praktisch, ich wurde sehr viel bei der Beerdigung, durfte ich mitbestimmen. Mhm. Auch an dem Tag, wo die Rednerin eben, wie gesagt, da war, um zu erklären, was er für ein Mensch gewesen ist, wie gesagt, dann habe ich das auch erzählt, weil seine Familie, die wusste davon alles nicht. Mhm. Wie gesagt, die wussten davon gar nichts und die haben das auch alle verdrängt und davon sollte auf alle Fälle auch während der Beerdigung nichts erwähnt werden, wie gesagt. Das heißt letztendlich, was du die Einzige, die alles so wusste? Ja. Ja, und eben wie gesagt, von der Montagsgruppe wurden eben durch meinen Zureden, gesagt, er war dann auch schon mal in ambulanter Therapie gewesen, wie gesagt, und alles. Manuela, was hast du da alles ausgehalten in den Jahren? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Und jetzt auch noch dieser Schock. Du bist im Moment auch sehr angeschlagen, ne? Ja. Das glaube ich, das verstehe ich auch sehr gut. Weil ich auch nicht weiß, sage ich mal, wie ich mit der Familie umgehe. Ich muss dazu sagen, ich hatte keine schöne Kindheit, sage ich mal. Jetzt so in letzter Zeit hat die Mama sehr viel versucht, wieder gut zu machen. Ich sag mir mal, was man in der Kindheit nicht Gutes hatte, das kann man jetzt auch im Nachhinein nicht gut. Aber sie waren in den letzten 6 Wochen eben für ihn da. Ich mache jetzt folgenden Vorschlag. Und mir läuft ein bisschen die Zeit weg und ich weiß, dass wir dir wirklich richtig helfen müssen. Das machen wir jetzt im Hintergrund. Du legst auf und wir melden uns gleich wieder bei dir und dann haben wir Zeit und dann können wir genau überlegen, das heißt meine Mitarbeiterin, die Psychologin, wird genau überlegen, wie wir dir jetzt konkret auch gleich unter die Arme greifen können und welche Tipps wir dir geben können, was du tun sollst. Du brauchst einfach Hilfe, das ist mir völlig klar. Ja. Das glaube ich. Liebe Manuela, dann leg die bitte auf und du wirst gleich von uns zurückgerufen. Okay, danke schön. Alles Gute von Herzen und viel Kraft. Tschüss. Jo, tschüss. Hier ist Christine. Christine ist 58. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Hallo Christine. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's nochmal ums Thema von der letzten Woche. Das war das Thema Glücksmensch. Ja. Ich habe sozusagen, wenn ich meine Geistesgegenwart nicht gehabt hätte, als ich 14 Jahre alt war, dann würde ich heute nicht mehr leben. Was ist da passiert damals? Da ist Folgendes passiert. Ich war ein Kind, also mit 14 Jahren war ich noch, wie sagt man da, nicht zurückentwickelt, aber ich war noch nicht so reif, wie man so mit 14 heute ist. Also kaum in der Pubertät? Ja, vielleicht so ansatzweise. War schon zu sehen, dass ich so fraulich wurde, aber so vom Geist her war ich noch Kind, habe auch fast noch mit Puppen gespielt und hatte einen enormen Spaß, eben mich draußen zu bewegen, rumzutoben. Ich musste immer raus und bei uns in der Nähe gab es eine Straße, die zur Hauptstraße führte. Die war auf der einen Seite bebaut und auf der anderen Seite waren eben Strebergärten, die aber nicht mehr genutzt waren, sondern völlig verwildert und viel mit Brombeerdorn und so weiter und so weiter. Und dann gab es dann halt so Trampelpfade in dieses Dickicht hinein und da habe ich mich halt gerne aufgehalten. Mhm. Alleine? Alleine, ja. Ich habe dann mein Fahrrad hingeschmissen am Straßenrand, bin den Acker hochgelaufen und dann irgend so einen Trampelpfad rein und habe mich da auf einen Pfirsichbaum gesetzt. Das war so Ende des Sommers, wenn die Pfirsiche reif sind. Ich kann mich genau erinnern an diese wunderbar schönen großen Pfirsiche, hatte so einen Teil in der Hand und wende kurz meinen Blick zum Eingang des Dickichts hin und da steht ein Mann. Mhm. Den du nicht kanntest? Den ich nicht kannte und mir ist das Blut in den Adern gefroren, ohne mir irgendwas ausmalen zu können. Ich war da noch sehr unreif zu der Zeit, aber ich spürte, ich bin in enormer Gefahr. Angst? Ja, es war aber keine lähmende Angst. Mhm. Es war klar, da ist eine unmittelbare Gefahr. Es geht irgendwie um alles. Ich kann dir nicht sagen, wo das herkam. Es war mir einfach nur klar. Mhm. Was hast du gemacht? Ich saß auf dem Baum, habe dann gedacht, ich habe gar nicht viel gedacht. Das spulte sich einfach so ab. Ich habe den nett angelächelt, mit dem Kopf genickt und habe meinen Kopf gewendet ins weitere Dickicht. Da hatte er keine Übersicht ins restliche Dickicht und hat dann laut gerufen, Papi, Michael, jetzt kommt doch mal her und nehmt mir die Pfirsiche ab. Aber Papa und Michael waren gar nicht da. War kein Mensch da. Aha, das ist aber pfiffig. Das, ja. Das ist ja Wahnsinn, du hast improvisiert. Ja, ich kann aber gar nicht sagen, dass ich das, und natürlich war ich das. Ja, ja, ja. Das war wie eine Eingebung. Ja. Das hat sich einfach so abgespult. Und ich saß da eben dabei. Ich hatte den kalten Schweiß auf der Haut. Aber ich war völlig kalt geworden. Aber ganz, ganz klar. Ist der Mann dann weggegangen? Ja, der ist dann, war irgendwie so, etwas schien verunsichert oder es bewegte sich irgendwas an ihm und dann ist er weg. Aus meiner Sicht nach links, also wieder Richtung Straße wäre das. Und dann habe ich einen Moment gewartet, bin vom Baum runter, bin aus dem Dickicht raus auf den freien Acker gelaufen. Gott sei Dank war freier Acker und runter zur Straße zu meinem Fahrrad und habe mich dann nochmal umgesehen und dann sah ich ihn an einer anderen Stelle mir hinterher blicken. Ah ja. Also er hatte dich noch nicht ganz ganz losgelassen, hatte er dich noch nicht. Nee, ich hatte auch das Gefühl, der hat dem Braten nicht ganz getraut. Aber das sind einfach nur so Eindrücke und Gefühle. Wissen kann ich das nicht. Und dann bin ich nach Hause gefahren, habe das natürlich gleich meinen Eltern erzählt, weil ich einen riesen Schrecken hatte. Und da kam dann eigentlich erst die eigentliche Reaktion mit Zittern und allem drum und dran. Und dann war das auch irgendwie dann wieder vergessen, bis... ich kann dir nicht sagen, wie lange danach, aber es waren wenige Wochen, ein Mädchen genau auf dieser Höhe auf der Straße mit 7 Messerstichen niedergestochen wurde. Das Mädel hat es Gott sei Dank überlebt. Und ihr sagt bloß von diesem Mann. Ja, das stellte sich dann aber erst später raus. Also ja. Der Nachteil, das Dumme für mich war, dass meine Eltern mich fast nicht mehr aus dem Haus gelassen haben, weil die den möglichen Zusammenhang gesehen haben. Und dann wenige Wochen später ist dann tatsächlich ein Mädchen dann ermordet worden. Also zusätzlich noch. Also es wurde ein Mädchen niedergestochen und dann gab es nochmal ein Mädchen, was dann ermordet wurde. Genau. Und es war, bist du sicher, dass es dieser Mann war? Ja, weil nach dem Mord, das war ein Mädchen aus der Nachbarschaft, fuhr dann die Polizei bei uns rum mit Megafon. Und hat irgendwie nach Zeugen gesucht oder Hinweisen gesucht. Und dann haben sie ihn auch, ich glaube, das dauerte maximal 2 Wochen, haben sie ihn auch gefasst. Und dann wurde ein Bild halt veröffentlicht in der Zeitung. Und hast du ihn erkannt? Und da wurde mir nochmal eiskalt. Ah, du lieber Himmel. Da habe ich ihn erkannt. Du lieber Himmel. Ja. Da hast du aber, auf dem Pfirsichbaum saß neben dir ein ganz großer Schutzengel. Ich kann dir sagen, du. Der dir gesagt hat, ruf nach deinem Papa und nach deinem Bruder, oder? Ja. Also jetzt, wo ich davon erzähle, als der Redaktion erzählt habe, da kam ich nicht ins Zittern, aber jetzt komme ich gerade nochmal so eiskalt ins Zittern. So das muss ja für deine Eltern damals auch wahnsinnig gewesen sein, als du das dann zu Hause erzählt hast. Beim ersten Mal vielleicht nicht so, aber hinterher, als das dann rauskam, dass dein Kind so schwer verletzt wurde und dann noch ein Kind umgebracht wurde. Ja. Das heißt, wenn du das nicht gesagt hättest, wäre die Wahrscheinlichkeit sehr groß gewesen, dass er dich umgebracht hätte. Absolut. Wahnsinn. Ja. Also da hatte ich wirklich Glück, beziehungsweise das Glück bestand darin, dass ich eine unglaubliche Geistesgegenwart in dem Moment hatte. Was interessant ist, wo du sagst, du warst nur sehr kindlich und gar nicht so, das ist eine tiefe Intuition gewesen, die dich gelenkt hat. Weißt du, was aus dem einen Mädchen, das so schwer verletzt worden ist, was aus dem Mädchen geworden ist? Nee, das war nicht aus der Nachbarschaft. Soweit ich das weiß, aber es hat überlebt. Aber wie, bisher kann ich denn nicht sagen. Du weißt nicht, ob es ganz gesund geworden ist wieder? Nein, da stand auch nichts mehr in der Zeitung. Jedenfalls, nicht, dass ich wüsste, ich las da immer keine Zeitung. Waren die Mädchen, auch dann das Mädchen, was ermordet wurde, auch so ungefähr in deinem Alter? Die war 16. Die war auf dem Nachhauseweg von der Disco nachts. Der hat also dann nachts aufgelauert. Ich habe im Nachhinein auch erfahren, dass der direkt im Bungalow neben uns gewohnt hat. Unten in der Souterrainwohnung. Aber seine eigentliche Familie, der hatte Frau und Kinder in einem Ortsteil unserer Stadt. Ging einher mit dem gewalttätigen Übergriff und dem Mord auch ein sexueller Missbrauch, eine Vergewaltigung? Nein, nicht, dass ich Nein, es war ein Mörder. Nee, nur Blutrausch, weiß ich nicht. An Frauen, das weiß ich alles nicht. Also da kann man dich guten Gewissens und mit großer Überzeugung einen Glücksmenschen nennen. Ja. So hieß ja unsere Sendung ja damals. Genau. Mann, das fiel dir wieder ein, das wird dir dein ganzes Leben lang immer wieder einfallen, wenn es um Glück geht. Ja. Christine, vielen Dank, dass du uns diese beeindruckende Geschichte erzählt hast. Ja, gerne. Alles Gute wünsche ich dir. Ich würde gerne kurz noch was sagen. Ja. Da ich dich ja seit Jahren erlebe als jemand, der sich um die Nöte und Ängste anderer Menschen kümmert oder versucht zu kümmern, was ich manchmal vermisse, ist so eine Sendung, zum Beispiel Repressalien. Also ich weiß von vielen Hartz-IV-Empfängern, wie die leiden müssen unter Repressalien. Nicht nur Hartz-IV-Empfänger, aber die eben auch. Dass denen auch mal so ein bisschen eine Stimme, einen Platz gegeben wird, wo sie sich mal äußern können. Also du meinst Leute, die einfach sehr wenig Geld haben und die sehr arm sind, dass die einfach davon erzählen, wie sie im Alltag so, wie man ihnen begegnet. Und ja, zum einen das, aber so auch überwiegend von den Jobcentern. Also was die Situation verschlimmert wird von diesen Menschen, die unschuldig arbeitslos geworden sind, in der Quelle gearbeitet haben, 30 Jahren und dann entlassen werden und jetzt Repressalien ausgesetzt, das kann sich manchmal kein Mensch vorstellen, der nicht unmittelbar betroffen ist. Repressalien innerhalb der von den Jobcentern. Ah ja. Interessante Anregung. Mhm. Greifen wir auf und wir überlegen und werden in der Redaktion drüber sprechen. Das wäre schön. Das machen wir. Liebe Christine, alles Gute wünsche ich dir. Ja, wünsche ich dir auch. Dankeschön. Dank. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben. Henry ist hier. Henry ist, wie alt ist er? 28. Hallo? Hallo Henry. Hallo, ich bin 28. Hallo, grüß dich Domian. Ja, grüß dich. Um was geht's? Hallo. Ja, es geht um das allübliche Thema und zwar Liebeskummer. Sag bloß, du hast Liebeskummer. Ich hab Liebeskummer, ja. Du klingst gar nicht so. Nee, ich bin eigentlich ein glücklicher Mensch. Wir hatten ja am Mittwoch das Thema glücklich Menschen, ne, oder was. Ne? Mein Spitzname ist Lucky, sag Lucky zu mir. So, ist auch egal so. Ne? Aber mein Thema ist auf jeden Fall... ja, mein bester Freund, den seine Freundin, und die hat's mir angetan. Oh. Ja, und ja, das ist so, also ich habe sie kennengelernt vor 4 Jahren, oder ja, 4 Jahre ist das mittlerweile jetzt schon, da war ich in Holland, in den Niederlanden, da war ich arbeiten, ne, bei der NATO und so, und da habe ich die dann halt auch so mit kennengelernt durch meinen Freund, der war dann da auch so bei der NATO, ne? Waren die denn damals schon zusammen? Die sind beide verlobt, richtig. Und die waren damals auch schon zusammen? Die waren damals auch schon zusammen und die waren damals auch beide schon verlobt. Und da hast du sie kennengelernt damals, vor 4 Jahren. Richtig, Domian. So, da habe ich die kennengelernt und alles so. Und dann hat sich so die Freundschaft alles so entwickelt und alles so mit dem Thomas und dann mit seiner Freundin. Die sind jetzt Gott sei Dank in Ägypten. Das passt jetzt ganz gut so. Deswegen rufe ich auch an. Nicht, dass sie dann zu sehr weit in die Sendung hören, weil ich will nicht unbedingt, dass sie das so mitkriegen. So, verstehe ich schon. Also, ne? Wie hat sich denn das jetzt weiterentwickelt? Ja, das hat sich so entwickelt, also dass wenn die beide Stress hatten, Probleme hatten und alles, ne, dann ist immer einer zu mir gekommen, denn der Thomas zu mir gekommen, da hat er sich, sag ich mal, auf Deutsch gesagt, ja, wie soll man jetzt sagen, ja, ich sag jetzt mal, einfach ausgeheult, ne? Ist jetzt blöd gesagt so. Ja, gut, okay, wir verstehen schon. Und umgekehrt, ja, manchmal ist sie zu dir gekommen. Genau, und umgekehrt genauso so, ne? Wenn die sich beide gezankt haben, dann sind sie zu mir gekommen. Dann habe ich mir 2 Seiten angehört und dann habe ich immer wieder, habe ich den beiden auch immer wieder so Tipps gegeben, was sie dann so machen. Vermittelt? Ja, so ungefähr, genau. Ich habe dann auch so ein bisschen so Freund geholfen. Der Familie. Richtig. So. Aber mit der Zeit habe ich dann auch irgendwie gemerkt, so, Mensch, nee, also die Frau, die hat es dir echt angetan. Da sind viele Gemeinsamkeiten und alles so. Ne? Und nach wie vielen Jahren hast du das gemerkt? Naja, so nach 2 Jahren jetzt ungefähr, so habe ich das gemerkt. Ja. So, dann hast du irgendwann auch bemerkt, dass du dich eigentlich in die Frau verliebt hast. Richtig. Ja, das Problem ist ja dumm. Ja, weiß sie das? Nee, das weiß sie ja nicht. Und der Thomas, also ihr Verlobter, der weiß es auch nicht. So. Und das ist ja der Punkt so, ne? Wenn ich da irgendwie mal was so drauf anspreche, dann geht die ganze Freundschaft kaputt so hin und her. Und das will ich auch nicht unbedingt. Ja, das ist klar. Aber die Frage ist jetzt, wie ernst das bei dir ist. Also mir wäre das schon ernst, also ich würde mir schon irgendwie sowas wünschen, also ich selber bin ja seit 1,5 Jahren, sag ich mal, auf dem Markt zu haben, so, ne, und ja, also irgendwann muss man sich ja doch mal wieder, sag ich mal, liieren, so, ne, bloß das muss ja nun auch nicht unbedingt die Freundin von meinem besten Freund sein. Es muss nicht unbedingt die Freundin des besten Freundes sein, es sei denn, man ist so geflasht von der Liebe und kann gar nicht anders, ist es so stark klingt mir das nicht. Naja, das ist schon was da, so bloß das Problem. Es ist was da, ja, aber es ist nicht so, dass du sagst, ich bin 1000% in diese Frau verliebt, ich kann gar nicht mehr. So klingst du nicht. Ich würde so nach dem Motto über Leichen gehen oder sonst was, so, ne? Ja, du klingst nicht so wie jemand, der den es jetzt wirklich absolut umgehauen hat. So klingst du nicht, sondern du klingst wie jemand, der einen gewissen Gefallen gefunden hat an der Frau. Und du könntest es dir vorstellen, sagen wir so. Ja, ist richtig, Domian. Da hast du den Punkt, den Nagel auf den Kopf getroffen, sag ich mal so, ne? Aber bloß so die Sache, Aber wenn das so ist, ist es noch einfach abzubiegen, finde ich. Wenn es dich vollkommen erwischt hätte, hätten wir ein Problem. So, finde ich, liegt es noch in deiner Macht zu sagen, nee, pass auf, das sind gute Freunde von mir, er ist mein bester Freund. Ich bin auf dem freien Markt, ich bin ein fescher Kerl, ich kann mich auch aber woanders orientieren. Ja, ist richtig, ja, das ist alles nicht so. Das Problem ist ja auch so gewesen, wir machen viel zusammen, so, ne, wir gehen zusammen in eine Sauna, man hat sich schon nackend gesehen und alles, ne, und das sind so Sachen, so, ne, die einen auch so dann so auch über den Kopf laufen, so, wir jeden Freitag so, dann treffen wir uns bei mir, dann spielen wir Playstation, ne, sie spielt selber auch so Fußball und so, welche Frauen spielen heutzutage schon mit der Playstation und so, ne, und welcher Mann ist denn davon nicht angetan, wenn die Frau denn noch FIFA spielt, Fußball und so, ne, also das ist schon. Aber hast du denn in irgendeiner Weise den Eindruck, dass sie dir auch kecke Blicke zuwirft? Na, also ich bin mit ihr so, ich komme mit der, also ich könnte auch sagen, das wäre meine Freundin. Also ich spreche mit der auch so. Glaubst du, dass sie in dich auch irgendwie ein bisschen verknallt ist? Das ist schwer zu sagen. Dafür müsste ich sie so fragen, so irgendwie so. Okay, ne? Dann sage ich mal, sie ist nicht in dich verknallt, sonst würdest du es irgendwie merken. Lange Rede, kurzer Sinn, lass die Finger davon. Ich glaube, du tust dir gut und du tust deine Freundschaft gut, zu beiden. Und such dir irgendwo eine andere tolle Frau und lass die Finger von dieser Frau. Domian, das ist nicht so einfach als LKW-Fahrer, ne? Ja, ich weiß. Ist mir schon klar. Aber ich glaube, wie gesagt, das meine ich sehr ernst. Im Moment hast du es noch in der Hand. Noch hat man es in der Hand, und wie du schon sagtest, man kann immer noch abbiegen. Ja, genau. Und sei froh, dass du zwei nette Freunde, so gute Freunde hast. Ja, richtig. Also er ist mein Kfz-Mann, wenn ich Probleme mit meinem Auto habe, Bewegchen oder so, ne, dann fahre ich zu ihm hin. Ne? Ja, und sie hilft mir mit, sie ist Krankenschwester, wenn ich ein Medikament brauche oder so, dann fliegt das in der Tasche, ne, und dann habe ich das nächste. Und so soll es auch bleiben. Und die wenige Freizeit, ich weiß, ihr LKW-Fahrer hat wenig Freizeit, aber dennoch habt ihr auch mal ab und zu Freizeit. Dann gehst du auf die Rolle oder ins Netz und suchst dir eine hübsche andere Braut. Ja, hast eigentlich recht, die mir dann noch auf dem Beifahrersitz Platz nehmen kann. Ne? Genau. Wenn ich da so gerade rüber gucke, da ist niemand, hast du recht. So. In diesem Sinne, Henry, schön, dass wir uns kennengelernt haben und getroffen haben. Ja, super, Domian. Ich habe mich auch gefreut, ne? Alles Gute, wünsche ich. Will dir auf jeden Fall noch mit dir eine super Sendung, super Leute und ist wirklich alles super. Und noch eine kleine Bitte habe ich noch. Ja? Kriege ich irgendwie ein Autogramm von dir auch? Sehr gerne, wir rufen dich nochmal an. Die alltägliche Frage, wie immer, ne? Du legst auf, wir rufen dich an wegen deiner Anschrift. Ich danke dir, Domian. Gerne. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Dankeschön, ne? Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Christiane, 55. Hallo? Christiane, ja, genau. Ja, hallo. Christiane, noch eine Christiane. Oder eine Christine hatten wir vorhin. Ich weiß nicht mehr. Christiane, 55. Grüße dich. Ja, hallo. Um was geht's denn bei dir? Ja, bei mir geht's darum, wir haben heute meinen Neffen beerdigt. Wie alt ist der Neffe geworden? 37. Ja. Und der hatte Also im Grunde genommen ging es erstmal um Heroin, damit ist er angefangen. Mhm. Oder wahrscheinlich erstmal mit Haschisch oder irgendwas. Mhm. Ja. Und an was ist er gestorben? Im Endeffekt an Nierenversagen. Und als Folge der Drogen? Ja, man nimmt es an, so ganz genau weiß man es nicht. Nierenversagen, damit ist er ins Krankenhaus gekommen. Mhm. Und dann war Leberversagen. Mhm. Und dann wurde er ins künstliche Koma gelegt. Mhm. Und dann hatte man immer noch Hoffnung, weil er ziemlich jung war. Ja. Aber er war auch ziemlich ausgemergelt und es war irgendwo gar nicht mehr der Mensch, den man kannte. Wie lange war er denn drogenabhängig? Seit dem 16. Lebensjahr. Seit dem 16. Lebensjahr? Ja. Das ist natürlich heftig. 20 Jahre, kann man sagen. Ja, war sehr heftig. Und dazwischendurch haben sich ganze Dramen abgespielt, dass die Mutter mit ihm nicht mehr keinen Kontakt mehr hatte. Mhm. ich kann es auch verstehen, es war wirklich wahnsinnig. Du warst ja dann die Tante, so kann man sagen. Ich bin die Tante, ja. Wie war denn dein Verhältnis zu ihm? Ja, es war zwischendurch, dann habe ich, ja, wie soll ich sagen, ich habe zwischendurch versucht, ihn wieder ins Leben zu holen. Mhm. Das heißt, er hatte ein Vertrauensverhältnis zu dir? Ja, doch, ganz gut. Mhm. Er war dann zwischendurch obdachlos. Mhm. Und wie hast du versucht, ihn dann wieder aufzurichten? Ich hab ihm versucht, eine Wohnung wieder zu beschaffen, ein Zimmer, als Obdachloser. Mhm. Ist es dir gelungen? Ja, über die Stadt. Ja. Und ich habe mich wirklich reingehängt. Aber er konnte nicht ablassen von den Drogen? Nein. Und er hat mir immer gesagt, er könnte das, aber er hatte einen Hund. So, und der hat ihnen alles bedeutet, aber er wusste nicht, wohin mit dem Hund. Achso, er konnte die nicht mit in die Wohnung nehmen? Doch, in die Wohnung, ja, aber er wollte ja auch eine Therapie machen. Achso, ich verstehe, das ist ein großes Problem, dann wenn jemand einen Hund hat und er kann den Hund nicht mit in die Klinik nehmen, ja? Ganz genau, also es war ziemlich schwierig und das ging dann erstmal so, er hatte dann erstmal wieder ein Zuhause. Aber er ist nicht in die Klinik gegangen? Nein. Nein, wegen des Hundes? Wegen des Hundes, ja. Wie hat er denn seine Heroinsucht finanziert? Dann ging es ja nachher nicht mehr um Heroin, dann hat er Methadon, trotz in dem, er war auf jeden Fall beim Arzt und hat dann Methadon gekriegt. Mhm. Und hat aber nebenbei immer noch besorgen müssen. Besorgen? Also, weil er damit nicht ausgekommen ist. Also hat auch Heroin zusätzlich auch genommen? Nee, Heroin war es nicht. Achso, zusätzlich Methadon. Besorgen. Hat ja, er sich oder Methadon oder irgendwas. Also so genau weiß ich das weißt auch du, nicht. Weißt du, wie er das Geld beschafft hat? Er bekam auf jeden Fall dann nachher erstmal durch mein ganzes Betreiben bekam er erstmal Hartz IV. Mhm. Und ein bisschen unterstützt worden ist er durch uns auch. Von wem? Ja, durch mich. Ja, durch dich. Geld nicht gesehen. Mhm. Und dann haben wir ein Haus verkauft, was eben auch zur Hälfte gehörte. Da hat er ja erstmal Geld gehabt. Ach so, ja, ihm gehörte ein halbes Haus. Und dann war natürlich finanziell erstmal ein bisschen abgepolstert. Ja, ganz genau. Jetzt habt ihr ihn heute zu Grabe getragen. Ja. Wie ist das jetzt für dich als Tante, die sehr viel getan hat, die eine enge Beziehung zu ihm hatte? Was ist das für ein Gefühl für dich heute? Ja, ganz schlecht, weil ich immer denke, die letzten 2,5 Jahre hatte ich nicht mehr viel Kontakt zu ihm. Mhm. Wie war die Beerdigung heute? Ja, die war kurz und schlicht. Wie schlicht? Ja, sagen wir mal nicht mit Fahr oder irgendwie. Hat niemand eine Ansprache gehalten? Nee, Ansprache nicht. Gar nicht? Nein. Wie viele Leute waren da? Ja, die Familie und noch gute Bekannte. Also wurde einfach der Sarg zu Grabe? Nein, wir hatten eine Urne. Eine Urne. Naja, da wurde die Urne einfach zu Grabe gelassen, in die Erde gelassen und das war's dann? Ja, so sieht's aus. Aber das war schon in Ordnung. Mhm. Das war schon in Ordnung. Mhm. Das Problem ist bloß Folgendes. Manchmal, ich mache mir doch ein bisschen Gedanken, ob ich ihm nicht hätte mehr helfen können. Ich verstehe. Auf der anderen Seite sage ich mir, ich hätte ihm nicht mehr helfen können, weil er wollte nicht. Mhm. Er wollte nicht, er ist 37 Jahre alt geworden. Also ohne, dass ich jetzt die weiteren Details kenne, glaube ich das auch, dass du alles in deiner Macht Stehende getan hast und dass du ihm nicht weiter wirklich hättest helfen können, weil er es wahrscheinlich selbst nicht mehr konnte oder wollte. Ich wollte auch damals nicht, wo ich ihm geholfen habe, überhaupt mal wieder aus der ganzen Sache raus. Ich habe ihm damals das versucht, das Haus zu verkaufen, weil er war zu nichts in der Lage. Ich habe ihm das Haus verkauft. Mhm. Weißt du, ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen, die in solcher Misere hängen, durch Drogen oder durch Alkohol, wenn die an einem bestimmten Punkt angelangt sind, kann man denen nicht mehr helfen. Dann können sie nur noch sich selbst helfen, sonst niemand mehr. Liebe Christiane, meine Sendung ist jetzt rum. Ich möchte aber jetzt dich nicht einfach so schnell abwürgen. Dich nur bitten, aufzulegen und wir melden uns gleich bei dir nochmal, ja? Ja, danke schön. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, tschüss. Danke, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik. Katrin Mebold und wir melden uns morgen wieder um 1 Uhr Radio 1 Live, wieder Fernsehen und um 0 Uhr könnt ihr an.